Kapitel 7. Emma sieht nicht, wohin sie im Dunkeln läuft. Im Schlosshof ist es ziemlich glatt. Plötzlich fällt sie hin und liegt im Schnee. Nur weg hier, denkt sie und steht rasch wieder auf. Da drüben muss der Ausgang sein. Sie läuft weiter. Sie hat das Tor fast erreicht, da stolpert sie über einen Stein auf dem Boden. Emma fällt wieder. Ihr Knie tut sehr weh. Und sie hat ihre Handtasche verloren. Wo ist sie nur? Ich muss sie finden. Sie sucht mit ihren Händen auf dem Boden. Auf einmal hört sie Schritte hinter sich. Sie dreht sich um und sieht eine große, dunkle Person. Sie rennt direkt auf Emma zu. Emma fängt an zu weinen. Sie hat Angst, Schmerzen. Da etwas liegt auf dem Boden. Meine Tasche! Die Schmerzen sind in dem Moment vergessen. Emma nimmt ihre Tasche, steht schnell auf und rennt aus dem Schlosshof bis zur Bergbahn. Niemand steht da. Die letzte Bahn muss schon abgefahren sein. Emma hört wieder Schritte. Was soll ich tun? Vielleicht. Sie klettert über einen Zaun in den Tunnel. Dort gibt es einen kleinen Weg für Bauarbeiter. Es war doch nur eine Station bis Heidelberg. Ich muss zu Fuß gehen, überlegt sie. Aber der Weg ist nass und glatt. Hinter ihr ruft jemand leise: Hallo! Hallo! Plötzlich bewegt sich alles. Der Tunnel vibriert. Oh nein, die Bergbahn kommt zurück. Was soll ich machen? Und die Stimme wird immer lauter. Hallo!